Deutschlandfunk. Dossier. Najbardziej proaborcyjnym najbardziej pro od 35 lat na prezydenta Stanów Zjednoczonych od 35 lat na Bałkę o parę na zegarach w Polsce godzina 18. Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maria. Der Lügenjäger. Warum Herr Maszkowski Radio Maria hört. Ein Feature von Małgorzata Żerwe und David Zane Majrowicz. My name is Rafał Maszkowski. We are now in Piaseczno, where I live. Piaseczno, in der Nähe von Warschau. And my hobby is monitoring Radio Maria. Mein Hobby ist die Überwachung des polnischen, katholischen, fremdenfeindlichen Radiosenders Radio Maria. Radio station with a lot of xenophobic tendencies. Tu Radio Maria, katolicki głos. W Twoim domu niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Odbiorę może kolejny telefon. Słucham Radio Maria, halo. Gelobet sei Jesus Christus und Maria, die ewige Jungfrau. Es spricht Marek aus Bayern. Ich glaube, es ist notwendig, dass es einen Ort gibt, wo die Informationen gesammelt werden. Und jemanden, der versucht, alles über Radio Maria zu erfahren. Und nun spricht der Gründer von Radio Maria, Pater Rydzyk. Pieniądze na in vitro. Geld für in vitro. Pieniądze na aborcję. Geld für Abtreibung. Wo soll das hinführen? Jaka to jest droga? Następne będą pieniądze na eutanazję. Demnächst gibt es Geld für Euthanasie. Tak, to jest bardzo szybkie. To już jest na progu. Das ist bereits auf der Türschwelle von Polen. Polskich drzwi. Dziękujemy wam wszystkim, którzy rozumiecie i pomagacie. Wir danken euch allen. Diejenigen Zuhörer, die darüber noch nicht nachgedacht haben, bitten wir, dem Kreis der Spender beizutreten, die Radio Maria unterstützen. Unsere Kontonummer? Konto na euro. EUR/EKO/BPSA. Drugi oddział Toruń. Potem pomogę. Potem znaczy nikt. Später helfen zu wollen. Ist gleichbedeutend mit niemals. Ich wiederhole. 00096. Lügen zu entlarven ist für mich sehr wichtig. Ich kann nicht anders. Ich muss versuchen, die Tatsachen richtig zu zeigen. Es war schwierig, laufend alles aufzunehmen. Ich habe mich bemüht, das Material zu komprimieren. Am Radio habe ich fest installierte Computer. Ein Teil geht übers Radio, ein Teil über Internet. Internet, trochę przez radio. Premier Donald Tusk zamiast Radzie Ministrów przewodniczył dziś pracy redakcji Faktu. Jak wyjaśnił, zrealizował w ten sposób obietnicę i został na jeden dzień redaktorem naczelnym tego dziennika. Gazeta to odpowiednik niemieckiego brukowca Axel Springer. Żeby rozpoznać głosy, na przykład, no to trzeba zwolnić z powrotem, bo... No, Stimmen auseinanderzuhalten, muss man das Tempo verlangsamen. Denn bei doppelter Geschwindigkeit wird es echt schwierig. Doch wenn man eine Frequenzkorrektur vornimmt, ist eine dreifache Geschwindigkeit keine große Hürde, um alles zu hören und zu verstehen. Hier spricht ein Bischof. Bischöfe sprechen normalerweise sehr langsam. Wenn sie ihn mit doppelter Geschwindigkeit abspielen, ist es viel besser. Dziękując Państwu za dar tego dzisiejszego spotkania, życzymy jednocześnie radości na czas przeżywania tego adwentowego wieczoru w rodzinie Radia Maryja. Sylwia przy konsolecie i Monika przy mikrofonie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Radio Maryja rocznie tylko w prasie polskiej, tej największej. Über Radio Maria werden jährlich allein von den größten polnischen Zeitungen mindestens 3000 Artikel publiziert. Wszystkie kłamliwe. Alle verlogen. Der Sender ist in gewissen Kreisen unbeliebt, wird lächerlich gemacht und bekämpft. Hier gilt die altbekannte Wahrheit: je schlechter der Journalist, desto aggressiver greift der Radio Maria an. Jacek Hołub, jestem dziennikarzem toruńskiej redakcji Gazety Wyborczej. Jacek Hołub, ich bin Journalist bei der Gazeta Wyborcza in Toruń, wo sich auch die Redaktion von Radio Maria und der Sitz von Pater Tadeusz Rydzyk befinden. Jest dzisiaj bardzo dobry artykuł prezesa Fundacji West Civilization, producentem filmu Money Master. Pater Rydzyk ist Redemptoristenmönch. 1986 verschwand er plötzlich für ein halbes Jahr. Dann tauchte er in München wieder auf. Dort blieb er zwei Jahre und hatte die Idee für einen Radiosender. Damals gab es in Deutschland ein Radio Maria in Balderschwang. Rydzyk beteiligte sich daran, bis der Sender vom zuständigen Bischof aufgelöst wurde. Dann bekam der Geistliche vom italienischen Radio Maria eine Sendeanlage, von ein paar Freunden ein Auto und startete seinen Sender. Wenn sich jemand bei uns einmischt, uns mit Bösem ansteckt und gegen die Liebe aufhetzt, seid auf der Hut. Denn sie wollen uns von innen her zerstören. Radio to jest oblężona twierdza. Das Radio gleicht einer belagerten Burg. Pater Rydzyk ist für Journalisten absolut nicht zu sprechen. Einmal kam eine Journalistin von der BBC nach Torun und wurde von Pater Jan Krull, der rechten Hand von Pater Rydzyk, recht brüsk behandelt. Er würde mit ihr lediglich über religiöse Themen sprechen, und zwar nur unter der Bedingung, dass sie ein Gebet auf Polnisch aufsage. Uważajcie. Passt auf. Bądźcie mądrzy. Seid weise, lasst euch nicht verführen. Słuchacie Radio Maria, to wiecie, o co tu chodzi. Ihr hört Radio Maria, also wisst ihr, worum es hier geht. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Radio Maria, tak gdyby się... Wenn man sich Radio Maria näher anschaut, erinnert es an eine Sekte. Es gibt einen charismatischen Leader, die Welt draußen ist böse. Es gibt nur einen geraden Weg und jeder ist zu Gehorsam verpflichtet. Zu absolutem Gehorsam gegenüber Pater Rydzyk. Während der Jubiläumsfeierlichkeiten von Radio Maria wurde ich Zeuge, dass man Pater Rydzyk wie den Papst höchstpersönlich behandelte. Eine Dame bat ihn, ein Foto von ihr und dem heiligen Pater machen zu dürfen. Pater Rydzyk ist ihnen wichtiger als der Papst, jedenfalls als Papst Benedikt XVI. Heute bitten wir mit diesen Parolen, Das ist eben Polen, unser Polen. Erleuchte uns mit göttlichen Strahlen. Leuchte, Maria, erhelle uns alle. Halleluja, in uns so du, Mui Maria, nacen co, erza Polski, alta schodu. Halleluja, prowadź nas. Teraz ta Unia Europejska, tam w tej Unii powiedzieli, że trzeba monitorować. In dieser EU haben sie gesagt, dass man die unabhängigen Medien kontrollieren muss. Welche Medien sind in Polen unabhängig? Ein paar Anstalten der Diözese-Radios und Radio Maria. Was heißt also kontrollieren? Ihnen an den Hals zu springen. Wir verändern unser Polen. Brüder, Schwestern und Familien, auf der Welle von Radio Maria werden wir dich Gott näher bringen. Was treibt Herrn Maschkowski? Eines Tages spürte ich, dass es an der Zeit ist, nicht nur hinzuhören und zu klagen, wie die Leute es im Kommunismus taten, als sie nur zum Bildschirm sprachen. Es ist sinnvoll, andere zu informieren, die weder Zeit, Geduld noch mentale Ausdauer haben, um sich solche Programme anzuhören. Manche dieser Programme sind so voller Hass. Die Welt ist der Feind, alles, was in der Welt stattfindet, ist schlecht, die Wirtschaft ist ruiniert und überhaupt ist alles böse. All diese Verschwörungen, all die verdeckten Kräfte, die die Medien in ihren Klauen halten, Freimaurer und Juden, die zusammenarbeiten, die Juden mit den Freimaurern und andersrum, Juden, die mit Deutschen Geschäfte machen. Ale zabija się chrześcijan także w krajach od wieków katolickich. Man tötet auch Christen in Ländern, die seit Jahrhunderten katholisch sind. Popatrzcie, sama Unia Europejska wymazuje. Seht nur, selbst die EU löscht Christus aus. Wymazuje Chrystusa. Radio Maria, można powiedzieć, że man kann sagen, Radio Maria führt einen Kreuzzug. Es gibt einen Kampf zwischen der Zivilisation des Todes und der Zivilisation des Lebens. Sehr oft werden sie beschuldigt. Pater Rydzyk sagt nicht, wer sie sind, doch die Hörer wissen sehr genau, um wen es sich handelt. Vernichten statt aufzubauen. Etwas, das besteht, vernichten. Das ist ein systematisches Vorgehen. Da sind jüdische Organisationen, die für ihren verlorenen Besitz in Polen Wiedergutmachungen fordern. Da sind auch Deutsche, die zurückgelassene Güter zurückfordern. Da ist auch Brüssel. Sind die Freimaurer, die die Denkweise der Polen beherrschen wollen. Oni to także oczywiście homoseksualiści, mniejszości seksualne, oni to Ukraińcy niekiedy. Sie, das sind natürlich auch Homosexuelle, die sexuellen Minderheiten, die Ukrainer. All die Feinde würden von einem Zentrum gelenkt, als ob eine Verschwörung all dieser dunklen Mächte stattfände, die sich gegen das polnische Volk vereint hätten. Unser polnisches Volk sei die letzte Festung des Glaubens in der Welt. Fälschung der Geschichte zugunsten der Polen. Die Polen wären immer heilig gewesen, hätten niemals jemandem etwas Böses getan. Die Polen sind ein besonderes Volk. Eine Sprache, eine Kultur, eine Religion. Und nur solche Menschen können gemeinsam viel Gutes in der Welt bewirken. So rief Johannes Paul II. Ich denke, ihr habt viel zu tun in Polen. Słowa śpiewa wspaniały głos pan Bogusław Morka. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie, obu braci artystów. Jak orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna, Ojczyzno ma, ojczyzno, zagubiłaś przykazań ślad. Zamiast zalet ty uczysz się tak, ty już nie wiesz co dobro, co jest zło. Ojczyzno ma, Judaszowych srebrników rzek. Die Herbstkühle weht schon ins Land, des Judas Silberlinge klang, für deine Güter und geliebte Erde. Doch hundertfach schlimmer ist der Verkauf von Tausenden von Seelen. Ein paar Mal schon habe ich gehört, dass man davon gesprochen hat, die verlorenen Ländereien müssten an Deutschland zurückgegeben werden. Unser zurückerobertes Land. Wir, die ersten Opfer des Zweiten Weltkrieges, hätten niemals damit gerechnet, dass irgendjemand es wagen würde, 60 Jahre nach dem Krieg an uns heranzutreten und etwas zurückzufordern. Diese Forderungen resultieren aus der aggressiven Rechtsdoktrin, die leider auch vom deutschen Staat und der Regierung vertreten wird. Polacy mają swój dom, mają swoje rodziny i nie powinni uciekać z własnych gniazd. Die Polen haben ihr eigenes Zuhause, ihre Familien. Und sie dürfen nicht aus dem eigenen Nest weglaufen. Ein Fuchs nähert sich diesen Nestern. Ein Fuchs. Jakiś lis. Może potrzebna ta Europa, to całe NATO, to wojska. Mnie nie potrzeba srebra i złota, swój mam tu kawałek słońca. Kocham rodzinkę z mym małym synkiem, kocham kapelę wosłońska. I co niedzielę siadam w kościele i to jest moja Polska. Bardzo, bardzo dziękujemy. Zaprenumeruj nasz dziennik na rok, a otrzymasz jeden z produktów, czytam w naszym dzienniku. Każdy, kto wykupi prenumeratę roczną na 2009 rok, może wygrać nagrodę specjalną, skuter Piaggio Zip. Jeder, der ein Jahresabo für die Zeitschrift Dziennik von Radio Maria kauft, kann etwas gewinnen. Ich lese dziennik, weil ich lese im dziennik am liebsten über 2009. Ich möchte darin über lesen. Die drei interessanten Die interessantesten Antworten werden mit einem Piaggio Zip-Moped belohnt. Z jakim zostajesz, takim się staje. Kochani, jest w Polsce przepiękny film dokumentalny Jan Paweł II. Ihr Lieben, es gibt in Polen einen wunderschönen Dokumentarfilm Johannes Paul II., der Papst der Geschichte machte. Er kann ein sehr gutes Geschenk sein. In diesem Film spielen nicht Schauspieler, sondern man sieht den heiligen Papst Johannes Paul II. persönlich. Ich bemühe mich immer wieder gegen den Missbrauch zu protestieren, den dieses Radio treibt. Ich schreibe den staatlichen ständigen Ausschuss für Rundfunk und Fernsehen an. Auf mein letztes Schreiben erhielt ich nach 15 Monaten die endgültige Antwort. Darin stellt der ständige Ausschuss fest, dass er keine von Radio Maria gesendete Werbung bemerkt habe. Der Preis des Filmes? 139 Zloty plus 8 Zloty für den Versand. Bestellungen richten Sie bitte an die folgende Adresse. Fundacja Lux Veritatis, Oddział w Toruniu. Ich wiederhole. Konto dolarowe. Dolary amerykańskie. / PKO BP SA. Numer. Das Medienimperium des Pater Rydzyk besteht aus dem TV-Sender Telewizja Trwam, zu Deutsch Ich beharre, der Tageszeitung Nasz Dziennik, den Stiftungen Unsere Zukunft und Lux Veritatis sowie der Akademie für Gesellschaft und Medienkultur. Swego czasu rozmawiałem z jedną panią, która miesiąc w miesiąc ze swojej bardzo skromnej emerytury odkłada 10 zł. Vor einiger Zeit sprach ich mit einer älteren Dame, die jeden Monat von ihrer sehr niedrigen Rente 10 zł abspart. Das machen auch ihre Nachbarinnen. Monat für Monat bringt sie das gesammelte Geld zum Radio, hinterlässt dort einen Umschlag mit, sagen wir mal, 100 zł. Das ist dann diese sprichwörtliche Witwe Grosch. Ähnlich agieren viele Hörer des Radios aus ganz Polen und dem Ausland. Freunde erkennt man in der Not. Gott vergelte es euch. Ich lese ein paar Namen vor. Czesława Buczkowska, Irena Bejer, Antonina Baranowska, Maria Czaja, Henryk Czaja, Zofia Chudy. Radio Maria hat etwa 1 Million Hörer. Władysława Soroka, Danuta, Chrystman, Stanisław Nowak, Zofia. Redemptoryści twierdzą, że to jest 4 miliony, 6 milionów. Die Redemptoristen behaupten, es wären 4 bis 6 Millionen. Myślę, że nur hier bei Radio Maria lässt man Leute, Augenzeugen, Politiker, Professoren, Fachleute, normale Mitbürger zu Wort kommen, ohne dass sie beleidigt, lächerlich gemacht werden. Es können Leute reden, die nicht professionell mit dem Mikrofon umgehen, aber etwas Interessantes zu sagen haben. Die Hörer dieses Senders, ihre Zahl sollte Politiker und Medien umtreiben, aber sie lassen diese Zielgruppe außer Acht. Welche Wahl hat ein Mensch, der in einem Kleinstädtchen lebt, von seiner mickrigen Rente, vielleicht krank ist und sich Fernsehserien über das Leben der Schönen in Warschau ansehen soll? Radio Maria kommt seinen Bedürfnissen entgegen. Dort kann ein altes Muttchen mitten in der Nacht anrufen und ihr schäbig gereimtes Gedicht vorlesen. Das wird dort gewürdigt und von Hörern in der ganzen Welt gehört. Vielleicht sogar von ihrem Enkelchen in Chicago. Radio Maria, hallo. Gelobet sei Jesus Christus und Maria, die Unbefleckte. Ich möchte mich zu dem Thema EU mit einem kurzen, einfachen Gedicht äußern. Darf ich? Die Brüsseler Union, todbringend, riesig, diese europäische Hure, die wie eine Hundemeute bellt, verheimlicht ihre dunklen Pläne, wie sie Polen töten wird, die armen Leute, betrügen, berauben will uns diese Meute, gute Sitten vernichten, legt ihre schwere Tatze auf Europas Herz, Polen zu unterdrücken, nur für Deutsch, nur für Geld, nur für Massen, Boga wróg. Gottes Feind will Marias Volk zugrunde richten, damit Polen nicht mehr existiert. So öffne doch Polen die Augen. Seht doch der Union Satans Gesinnung. Danke sehr. Ale zawsze cenił to obcym, a dziś brata zabija brat. Ojcze, mein Vaterland, vielmals du im Blut versunken. Oh, wie tief sind deine Wunden, oh, wie lang währt schon dein Leid. Ach, ja, wielka dich, oja rana, ach, ja, długo cierpienie trwa. Ich bin nicht gegen andere Völker. Ich liebe alle Menschen. Doch zuallererst liebe ich meine Familie, also Polen. People which Radio Maria glaubt, die Welt werde von dunklen Kräften regiert, die sich gegen uns verschworen haben. Man wolle uns töten. Pater Rydzyk wiederholt immer wieder, dass die Europäische Union für Polen nur 15 Millionen Einwohner vorgesehen habe. Polen soll 16 Millionen haben. So sieht man es vor. 28% der Kinder werden in die Schule gehen. 28% von der Zahl, die heute aktuell ist. Geplant sei, uns zu töten oder uns irgendwo anders anzusiedeln. Die EU hatte Vorhersagen über die Bevölkerungsentwicklung in verschiedenen Ländern gemacht, wonach die Einwohnerzahl Polens sinken werde. Dies kursiert als Beweis für eine weltweite Verschwörung. Jede polnische Familie sollte mindestens 5 Kinder haben. So segne sie Gott. Ich kenne Hirte von solchen Familien in Torun. 12 Kinder und 15 Kinder. Sehr nette Kinder. Już na mapach rzymskich był cesarzy. Siewki, warzyw, kalisz, pieprzy miał. Zazdrościli im przeszłości w płucach, więc zwolili kalisz za Jusia. Żydzi dobrze gruzy te sprzedali, za te gruzy kalisz znowu stą. I otóż w jednym z wielkich stolic, tam Buenos Aires to było. In einer der großen Hauptstädte, Buenos Aires war das wohl, da erhielt eine Gruppe Leute, keine Polen, 12.000 Pässe. Es ist vorgesehen, 200.000 Leute aus dem Ausland in Polen anzusiedeln. Sie sollen, wie man hört, von den Brennpunkten der Welt kommen. Und man plant für sie Siedlungen in Polen. Um Mitternacht telefoniert Pater Rydzyk oft mit seinem Radiosender, sogar wenn er im Ausland ist, in den USA, in Südamerika. Er verkündet dann seine Theorien und er liebt es, seinen Hörern Horrorgeschichten zu erzählen, besonders in der Nacht. Ich erfahre, meine Damen und Herren, dass in Uruguay, in Brasilien, in Argentinien ein Pole keinen Pass erhält. Er muss erst beweisen, dass er wer weiß was besitzt. Doch jemand, der sagt, er sei Pole und der nicht einmal Polnisch spricht, dem reicht eine Bescheinigung der jüdischen Gemeinde. Und so erhält er sofort einen Pass. Es spricht sich unter Polen in der ganzen Welt herum. Man plane, 500.000 Juden nach Polen zu holen. Klar, es geht um Land, um alles, was man so dabei herausholen kann. Und darum, über Polen nach Europa vorzudringen, in die Europäische Union. Die Privatarmee der Hörerinnen von Radio Maria wird wegen ihrer Mützen ironisch als Mohair-Barrette bezeichnet. Aber sie tragen sie mit Stolz und singen trotzig. Nie mogą patrzeć nawet pewne środowiska i coś ich gryzie, szamoczą się jak matni. Bestimmte Kreise können nicht drauf schauen. Sie stören sich daran und Ärger bringt es Festen. Nur müdes Lächeln nebst Wut in ihren Augen. Doch wer zuletzt lacht, der lacht einfach am besten. Sie wissen nicht, wer meine Mutter war, wie viele Kinder sie im Leben hat erzogen. Das Vaterland für sie leider nichts stellt dar. Und fürs Mohair-Barett ihre Köpfe zu verloben. Wir lieben die Mohair-Barette. Denn sie kleiden alle unsere Muttis. Sie sind stolze Damen und kluge Frauen. Sie lieben ihre Familie und das polnische Zuhause. Wir lieben die Mohair-Barette für ihren Mut und ihr Leben für die Kirche und schauen ehrfürchtig auf ihre grauen Schläfen, denn das Herz eines Engels schmückt das Mohair-Barett. Gemeinsam mit der altpolnischen Jugend, einem rechtsradikalen Jugendverband, brachten die Mohair-Mützen mit den Engelsherzen ihren heftigen Widerwillen gegen eine Freiheitsdemonstration Homosexueller zum Ausdruck. Pater Rydzyk bereitet das Terrain. Ich glaube, dass wir raczej szukać rozeznania choroby i dokładnie leczyć. Ich denke, wir sollten die Merkmale dieser Krankheit suchen und gezielt heilen. Das ist wie bei einem Chirurgen. Er schneidet das Geschwür heraus, vielleicht tut es auch ein bisschen weh, doch der Mensch wird gesund. Es kam also eine ganze Anzahl Homosexueller und Lesben zur Demo. Die altpolnische Jugend hat sich ihrer angenommen. Als ich davon erfuhr, hat es mich amüsiert. Ein Abgeordneter tauchte auf mit einem jungen, 20-jährigen Mann und stellte den als Frau oder Freundin, Ehemann oder wer weiß was vor. Die altpolnische Jugend hat sich vor ihnen versammelt und gesagt, es gibt eine Tracht Prügel. Eine Tracht Prügel. Fort mit dem Faschismus! Freie Stadt ohne Schwule. In die Gaskammer. In die Gaskammer. Żebyśmy bronili godności narodu polskiego. Dzisiaj po prostu plują mi w twarz, dlatego że wojewoda dał pozwolenie dla ludzi chorych, których trzeba leczyć. Bo taką mamy demokrację. So eine Demokratie haben wir. Dieses Land ist krank. Das ist eine antipolnische Provokation. Tak, proszę panie, to jest chore myślenie, prowokacja. Słusznie, ja to popieram, tą myśl. Nienormalność, z nienormalności poszerzają gejostwo. Ale kto pozwolił na to? Jeżeli nie będzie normalnej rodziny... Dwóch pedałów, dziecko chce adoptować, chłopca. Zwei Schwule wollen ein Kind adoptieren? Einen Jungen? Uważa, że to jest normalne, że to nie jest... To jest durnowate. I w życiu tego nie poprę. Są sobie w dupę się walisz, niech się walą, ale w kasie, ale w toalecie. Wenn sie es mit dem Hintern machen, sollen sie es, aber nicht öffentlich. Popierają oni narkotyki, pijaństwo i co tam jeszcze? Wolność ma być do wszystkiego? Pierwszy krok do tego, żeby pozwolić pederastom, żeby gwałcili dzieci, prawda? Normalny. Jesteśmy katolikami, chrześcijanami, którzy po prostu walczą o moralność. Wir sind Katholiken, Christen, die um Sittlichkeit kämpfen. Ale nie w momencie, kiedy to zagraża naszym rodzinom i istnieniu naszego narodu. Straszna, to jest po prostu niesłychana agresja. Po prostu coś jest... Schwule, Schwule in den Ofen. Ich höre und beschreibe Radio Maria als Journalist. Ich kämpfe nicht gegen das Radio. Maschkowski hat diesem Radio den Krieg erklärt. Es gab mindestens zwei extrem fremdenfeindliche Auftritte, die der staatliche ständige Medienausschuss nicht verfolgt hat. Die Hörer seien nun mal Antisemiten und die Redaktion könne solchen Aufgaben nicht immer entgegenwirken. Klar, es ist doch so, Hörern, die etwas äußern, was bei Radio Maria als unkorrekt gilt, wird der Ton abgedreht. Der staatliche Medienausschuss zog nicht in Betracht, dass Radio Maria die in Polen sicherlich längste Verzögerungszeit hat. Alles, was der Hörer sagt, wird vor der Ausstrahlung durch einen 7-sekündigen Filter aufgehalten. Falls der Hörer etwas sagt, was Radio Maria nicht gefällt, gibt es 7 Sekunden. Das ist wirklich viel Zeit, um einen bestimmten Teil auszuradieren. Radio Maria und die Mythen um das KZ Warschau. Odbieram pierwszy telefon, słuchamy Radio Maria, halo. Szczęść Boże. Gott segne Sie. Hier ist Władysław Terlecki aus Warschau. Ich möchte vor allem Frau Richterin Maria Czcińska danken für ihre Riesenarbeit an den Untersuchungen zum KZ Warschau. Dank ihrer wissen wir, dass in Warschau 200.000 unserer Brüder und Schwestern umgekommen sind. Taki duży skandal. Historical Warschau. Um das KZ Warschau gab es einen großen Skandal. Es handelt sich um ein Lager auf den Ruinen des Ghettos, das etwa ein Jahr lang bestanden hat. Frau Maria Czcińska ist zur Radio Maria gegangen und hat behauptet, das Lager sei viel größer gewesen, mit viel mehr Opfern und einer großen Gaskammer, in der man hunderte von Menschen auf einmal vergasen konnte. Ukrainer! Die meisten Historiker sind der Meinung, dass die Zahl der Opfer weit niedriger anzusetzen sei. Czy Radio Maria w ogóle bardzo chętnie przyjmuje niektórych właśnie ludzi, którzy mają takie pomysły różne rozbudowane. Und das passt genau in das Weltbild von Radio Maria, dass es ein großes Lager war, in dem angeblich 200.000 Menschen umkamen. Auf diese Weise kann man die Menschenverluste während des Warschauer Aufstandes relativieren, der doch heilig war und nicht so viele Opfer gefordert haben durfte. Und es war ein Lager, in dem Polen war. Diese 200.000 polnischen Opfer wurden ja bisher nicht gewürdigt und erhielten auch kein Denkmal. Während die Stadt bzw. der Staat den Juden eine Geldspritze fürs jüdische historische Museum gab. Die Sache wird als eine schreckliche Verschwörung hingestellt, wo dunkle Mächte im Spiel seien, um den Bau des so wichtigen Denkmals aufzuhalten. Ein Wunder, dass sich doch Entscheidungsorgane gefunden haben, die den Bau eines Denkmals für Opfer, die es nie gegeben hat, verhinderten. Przekręty. 2008. KZ Warschau-Demo mit Unterstützung von Radio Maria. Proszę nam przekazać, łaskawie nagrywa Polskie Radio. Dlaczego nam odmówiono wejścia do Muzeum Powstania Warszawskiego? Skandal dla muzeum! Skandal um das Museum. To muzeum przykrywa o wiele większe i droższe, które powstaje w tej chwili w Warszawie przeciw. Traurig ist, dass in Warschau ein größeres und schöneres Museum gegen die Polen entsteht. KL Warschau. Niemiecki, obóz zagłady dla Polaków. So wird ein Pole in Polen behandelt. Maria Trzcińska, koreferaty, przemilczany polski Holokaust. In Schweigen gehüllter polnischer Holokaust. Proszę Państwa, czy ja mogę jedno zdanie powiedzieć od siebie? Ja wracam z Niemiec. Damen und Herren, ich komme aus Deutschland zurück von großen Treffen mit in Deutschland lebenden Polen in etlichen deutschen Städten. Diese Menschen sind tief davon überzeugt, dass man dort die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs verdreht. Und sie wissen, dass Frau Steinbach und die Vertriebenen ein Arm der deutschen Regierung sind. Przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Ja naprawdę boję się. Boję się, że jest, że ich habe Angst, in so einem Land zu leben. Ich bin sogar darauf vorbereitet, dass sie vorbeifahren und Menschenjagd machen, dass die Nazis nachahmen. To, co Hitlerowcy robią. Nun, ich habe mich zu dieser Demo aufgemacht. Die meisten Leute lenkt da eine Art Blindheit. Ich war einer der jüngsten Teilnehmer, dabei bin ich bereits im mittleren Alter, 41 Jahre alt. Aber ich gehörte zu den Jugendlichen, die vor dem Museum des Warschauer Aufstandes herumstanden. Dzień w dzień ślęczy nad tym radioodbiornikiem, notuje, spisuje to, wrzuca do internetu, obrabia. Tag für Tag hockt er vor dem Radioapparat und notiert, stellt das dann ins Internet, bearbeitet. Er sucht nach den Quellen dieser verrückten Theorien. So ist Maschkowski. Er ist quasi ein Don Quixote. Er ist ein toller Vater. Er kommt wunderbar mit seinem Sohn klar. Aber er ist wie ein Soldat, der Tag für Tag in den Kampf zieht und sich dafür aufopfert. Fast ohne Atempause. Und Frau Maria Trzcińska ist unsere Nationalheldin. Sie ist die neue Anführerin, die sich gegen die neue deutsche Aggression auflehnt. Man muss sich dessen bewusst sein, wir verlieren gerade unsere Unabhängigkeit. Und KZ Warschau ist eine Sache von Sein und Nichtsein. Denn das KZ Warschau, das ist ein Politikum. Eine Ohrfeige für alle, die die Polenmörder entschuldigen. Oder für Deutsche, Ukrainer oder sowjetische Juden. Nie ma to żadnego znaczenia. Czy sowieckich Żydów? To nie ma żadnego znaczenia. Nicht nur sowjetische, sondern unsere polnischen Juden auch. Nie damy pogrześć mowy. Wir lassen nicht vom Boden ab, sind sein Sohn. Wir lassen unsere Sprache nicht sterben. Wir sind der Polenvolk, Nation, der königlichen Piasten Erben. Verdeutschen soll uns nicht der Feinde Heer. Dazu verhelf uns Gott, der Herr. Und bis zum letzten Atemzug verteidigen wir Geistesgut, bis sich zu Schutt und Staub zerschlug der Kreuzritter böse Brut. Des Hauses Schwelle sei uns Festungswehr. Dazu verhelf uns Gott, der Herr. Nicht mehr wird der Deutsche uns speien ins Gesicht, die Kinder uns nicht germanisieren. Bald kommt der Waffen ehernes Gericht, der Geist wird uns anführen. Blitzt nur der Freiheit goldenes Horn zur Wehr, dazu verhelf uns Gott, der Herr. Będzie to robił, nawet jakby było trzech odbiorców jego strony internetowej. Maszkowski würde es weiterhin tun, auch wenn es nur drei Besucher seiner Internetseite gäbe. Er würde weiterhin stundenlang sitzen, zuhören, all diese Manipulationen, Täuschungen, Lügen herausfiltern, nur um wenigstens eine Person davon überzeugen zu können, welch einen schlechten Einfluss dieses Radio auf die Zuhörer hat. Kann ich da Ihre E-Mail-Adresse finden? Ich gebe Ihnen die Adresse meiner Internetseite www.radiomaria.pl.eu.org. Und Ihr Name? Maszkowski. Jezus miał 12 lat, z rodzicami wybrał się do Jeruzalem, na wieszek, i w święto pasł, mówi się. Der Lügenjäger. Warum Herr Maszkowski Radio Maria hört. Sie hörten ein Feature von Małgorzata Żerwe und David Zein-Majrowicz. Es sprachen Patricia Ciolkowska, Wolfgang Kondrus, Stefan Kaminski und Bernhard Schütz. Ton Alexander Brennecke. Regie David Zein-Majrowicz. Redaktion Ulrike Bayon. Eine Koproduktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2009.